die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr. Hurt zwar mal hier, weil die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr. Bei uns versucht das zweimal hier, weil der Sinn ist da, doch du verstehst ihn einfach nimmer. Ist wieder Sache nur mit dir, wenn du nicht weißt, was zwischen den Zähnen ist. Sätze ändern sie und Meinungen unterteilen sie. Das hast du erfinden, was man meint, da musst du selber denken. Du musst in die eine Hurche und deine eigene Völler kennen. Probier's mit deinem Hirn, wenn nicht dann Borg da ans aus. Dein Gedanke kannst jetzt fallen wie Rekorden aus. Hört sich das Worten aus, dass dir irgendwer sagt, was man meint mit dem Text. Ja, wenn du wirst der Block, dann lebst du weiter, schwimmen auf der Oberfläche herum wie ein Wasserspinn. Ein dummer Mensch nimmst dein Schicksal oft zu hin. Er will's nicht ändern, anders du nur das Beste etwas machen. Er sudert nur herum und er vergeht ja mit Lachen. Also hoch zweimal hin, schau auf den Text, vielleicht verstehst du ihn, weil in einem Rapper, ja, da steckt mehr. Hurt zwar mal hin, weil die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr. Hurt zwar mal hin, weil die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr. Tu mir den Gefallen, hör genau hin. Mir ist alles eingefallen, in einem zerstörten Haus bin. War nie Verbrecher, war nie Zuhälter. Ich werde wie meine Texte immer zu älter. Klar geil sein, doppeldeutig. Jeder Trottel freut sich, weil er Rhymes hat. Er schafft euch eure Welt wie in Minecraft. Seid ihr platziert wie Bulimie-Kranke für Molekülit. Ich mach aus Pro-Rap jetzt deep. Dreh im gesamten Universum jedes Versum, alle bisherigen Reden verstummen. Ich versuche wacke Lines aus Texten rauszutun, aber ihr versteckt sie einfach hinter Autotune. Ihr steckt den Chicks nur was rein beim Hähnchengrill. Euer einziger Facial Shot beim Paintball-Spiel. Ich komme immer wieder wie Schwarzenegger. Ernsthaft, jede meiner Bars ist clever. Hurt zwar mal hin, weil die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr. Hurt zwar mal hin, weil die Texte einen Sinn haben. Doppeldeutigkeit ist schon längst eine Bildung. Eigentlich sollte das viermal hier, weil so Rapper zwischen Zahlen schreiben, das find's nie mehr.